Trubel um den Rudel, der Strudel, in dem ich dich reinlock. Der Strudel der Gewalt, ich dir eine reinnock. Wer hat die Macht? Keiner hat je so ekelhaft wie ich drüber gelacht. Was hab ich gut, was ist einfach gut gemacht? Hör den Beat mit Fatboy und Prince Dogg Rob. Wir bringen hier den Flow, ein Gruß an Gangbang Flow. Und das geht so, yes, yes, yo. Der Trubel um den Rudel, der Strudel, in dem ich dich reinlock. Der Strudel der Gewalt, ich dir eine reinlock. Wer hat die Macht? Keiner hat je so ekelhaft wie ich drüber gelacht. Was hab ich gut, was ist einfach gut gemacht? Hör den Beat mit Fatboy und Prince Dogg Rob. Wir bringen hier den Flow, ein Gruß an Gangbang Flow. Und das geht so, yes, yes, yo. Der Trubel in den Rudel, der Strudel, in dem ich dich reinlock. Ich bin eher ruhig und hab keinen Bock auf Stress, denn der Rest so verbockt. Der Trubel um den Rudel, der Strudel, in dem ich dich reinlock. Ich bin eher ruhig und hab keinen Bock auf Stress, denn der Rest so verbockt. Ich klinge 1A, ich klinge meistens trocken, während Bitches im Puff auf ihre Möse locken. Sehr viele Saubermänner sind einfach zum Wegnocken. Sie haben dicke Pickel, keine Windpocken. Die Nutte kann mit ihrem Popoloch auf meinen Schwanz drauf hocken. Ich klinge meistens trocken, während Bitches im Puff auf ihre Möse locken. Sehr viele Saubermänner sind einfach zum Wegnocken. Sie haben dicke Pickel, keine Windpocken. Die Nutte kann mit ihrem Popoloch auf meinen Schwanz drauf hocken. Bereit dich, meine Worte entzweit, ich fühl mich danach so frei. Zum Töten bereit dich, meine Worte entzweit, ich fühl mich danach so frei. Der Schwund der Hirnmasse, ach du dicker Hund. Die anderen reisen nur erste Klasse. Die Kulturen sind kunterbunt. Der Beat zum Rhythmus, der klingt so rund. Eine Leiche von mir hinterlegt der Fund. Mein Hass in mir, der Grund dieser Schund. Erbarmungslos, ich ertapfere, biete dem Krieger den Trost. Mit der schweren Artillerie der Vorstoß. Die Kavallerie plündert regelros. Ey, mein Pimmel ist heute so groß.